Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2. 158 an Schiller. Cellini wartet hier auf. Ehe Sie zurückkommen, hoffe ich, einen guten Anfang zu der folgenden Lieferung gemacht zu haben. Auch liegt die Anzeige zu Egmont bei, wozu ich nach Standesgebühr die Titulaturen zu setzen bitte. Ich wünsche, das Blatt durch den Boten wieder zurückzuerhalten. Die guten Wirkungen unserer vierwöchentlichen Abenteuer werden wir erst nach einiger Zeit der Ruhe und Sammlung empfinden. Leben Sie recht wohl und haben Sie nochmals Dank für den treuen Beistand. Weimar, den 21. April 1796. G.